Herzlich willkommen, Lothar Bodingbauer begrüßt euch zu den 19. Bienengesprächen. Heute mit einem großen Schritt rund um die halbe Welt nach Neuseeland, in das Land der großen weißen Wolke. Dort kommt der Manuka-Honig her. Der stammt von der Südseemyrte, einer Pflanze, die es nur dort gibt und auch schon bei den Ureinwohnern, den Maoris, bekannt ist. Und über die Imkerei in Neuseeland spreche ich mit Tom Sain in deutscher Sprache. Er ist aus Berlin nach Neuseeland im Jahr 2000 ausgewandert. Die Skype-Leitung ist sehr gut, also das wird ein gut hörbares Gespräch. Im zweiten Teil dann der Korrespondentenbericht kommt von Katja Hintersteiner. Wir schauen wieder mal zur Linzerbiene, wie es so geht, und wir werden uns ein bisschen über die Freuden und Herausforderungen unterhalten, wie man einen Honig verkaufen kann, der aus einem Friedhof kommt. Ja, Lothar Bodingbauer wünscht euch viel Vergnügen und alles Gute. Das war gut, Lothar. Ich bin der Tom, ich bin jetzt 50 Jahre alt, bin im Jahr 2000 hier mit meiner Frau nach Neuseeland gekommen. Ich war vorher schon mal kurz hier gewesen als Tourist. Ja. Und ich hatte mal in Deutschland eine Imkerlehre gemacht, ja. Habe aber damit nie sehr viel weitergemacht. Ja. Und als ich dann das erste Mal nach Neuseeland kam, da gibt es hier so eine Sache, die nennt sich Willing Worker on Organic Farm. Ja, ich habe das auch gemacht. Ja. Und da gibt es dann halt auch immer oft Leute, die haben Bienen. Und wenn man dann sagt, naja, also ich habe auch ein bisschen Ahnung von Bienen, ja, dann sagen, oh ja, komm vorbei. Ne? Ah ja. Und dann habe ich da halt hier und da ein bisschen mit diesen Bienen rumgewufft. Und ich habe mich in Neuseeland halt total verliebt. Ich fand das so toll hier. Ja. Ich habe wieder mal, es muss doch irgendwie eine Möglichkeit geben, in dieses Land reinzukommen, ne? Ja. Und geht ja vielen so, ne? Ja, ja, mir auch. Und, ja, wo warst du denn? Ich war nach meiner Schulzeit, vor dem Studium, ein Jahr Pause gemacht und war dann eigentlich so mit dem Fahrrad durch die Nordinsel in Neuseeland und dann mit dem Bus durch die Südinsel und so einige Wochen. Und das hat mir eben so gut gefallen. Ich habe mir gedacht, das ist echt ein wunderschönes Land. Ja, die Fahrradfahrer tun mir ja hier immer ein bisschen leid, ne? Ja, ich habe nicht viel Platz auf der Straße. Das ist mir gar nicht so aufgefallen. Ich habe nur gemerkt, ich bin in die falsche Richtung gefahren, weil der Wind eigentlich immer von unten gekommen ist. Also das sollte man sich vorher wirklich besser anschauen. Ja, okay. Aber es war eben genau, wie du beschreibst, also ein zauberhaftes Land. Und. Und ich habe aber dann nicht weitergemacht mit Schauen, weil ich bin, also in Österreich arbeite ich als Radiojournalist und als Lehrer, und wir haben jetzt auch Bienen seit 2 Jahren. Also wir sind hier in Österreich ganz gut verankert, aber immer dieser Blick auch nach Neuseeland, weil es eben so mit dem, irgendwie auch mit dem Herzen verbunden ist. Und du bist du dann schon, als du bei diesen verschiedenen Leuten warst als freiwilliger Mitarbeiter, hast du da schon einen Aufenthaltsstatus gehabt oder war das noch Tourismus und Urlaub? Nee, da war ich Tourist, ne? Ah ja. Und da bin ich so ein bisschen hier so rumgetingelt, hauptsächlich eben auch auf der Coromandel hier, das ist, wo ich jetzt auch lebe. Ja, das ist im Norden, gell? Also ganz im Norden der Nordinsel. Ja. Mhm. Genau, ja. Und und ich habe mir dann halt gesagt, man, es muss doch irgendwie eine Möglichkeit geben, das in dieses Land einzuwandern, ne? Ja. Und habe mir dann gesagt, also eine Lehre in der Imkerei habe ich ja, das scheint doch eine Möglichkeit zu sein, in Neuseeland wirklich davon zu leben. Ja. Und dann bin ich halt, kam ich halt zurück nach Deutschland und habe mir gesagt, man, ich lasse mich einfach nochmal hier ein bisschen unterweisen bei Instituten und so weiter. Ja. Wir hatten ja hier gerade die, also gerade als ich hier als Tourist war, 99, 2000, ja, da hatten die gerade die Varroa-Milbe gekriegt. Ach, ja, erst gekriegt, zu spät. Ja, aha, die war in der Gegend, wo ich jetzt war, war sie noch nicht, ja, aber es war schon, naja, es gab schon Völkerausfälle in manchen Gegenden, ja, und die wussten, das wird jetzt schlimm werden, ne? Ja. Und dann habe ich mir gesagt, naja, okay, nun, Deutschland haben sie ja schon seit 20 Jahren damit zu tun oder so. Und dann habe ich gedacht, okay, ich lasse mir noch mal ein richtiges Update geben in allen Einzelheiten, mhm, und rieche auch noch mal in die Königinzucht und solche Sachen ein bisschen rein. Mhm. Und dann versuche ich es halt mal mit der Einwanderung, ne? Dann habe ich an diesem Institut, wo ich dann war, das war Mayen, ja, da habe ich dann auch meine jetzige Frau kennengelernt. Die war, ja, da gerade, die war da gerade in der Imkerlehre. Ja. Und die war auch schon ein etwas älteres Semester für einen Lehrling. Ja. Und die fand die Idee mit Neuseeland natürlich auch ganz fantastisch. Ja, und die wollte dann unbedingt mit. Ne? Na, das ist ein. Und ja. Und dann, naja, und dann standen wir hier halt, ne? Und wie gesagt, es war dann halt auch so, dass hier waren sehr viele Umbrüche dann, wie die Varroa-Milbe, mhm, Einmarsch hielt. Da haben sehr viele aufgehört, weil, aha, sehr viele Neuseeländer nichts mit Behandlungsmitteln und sonst wie zu tun haben wollten. Ja. Und viele haben halt gehört, wie schlimm das alles werden kann. Und dann haben eben viele Imker kleine Imkereien aufgekauft. Mhm. Und die hatten dann aber zum Teil eben einfach zu viel Arbeit und auch sehr viel Sorgen und, mhm, man kann sagen, fast Angst auch, ja, mit dem, was passieren würde. Und das war halt für mich eigentlich mehr oder weniger eine Gelegenheit. Also das, ich muss sagen, ich muss der Milbe fast dankbar sein. Ja? Mhm. Weil für mich war es halt so, dass dadurch ermöglichte mir halt ziemlich einfach Jobs zu finden in der Imkerei. Ja. Das heißt, du bist wirklich als praktisch dann als Mitarbeiter, hast du gesagt, was du kannst, und du hast die Jobs dann einfach auch bekommen. Du bist also nicht gleich als Selbstständiger eingestiegen. Nee, ich habe die ersten Jahre nur für neuseeländische Imker gearbeitet, ja, für unterschiedliche. Also der, ja, einer, für den ich gearbeitet habe, der war Organ, also wie sagt man, war ein Bio-Imker. Ja. Organic, der wollte, ja, der wollte unbedingt das schaffen, naja, mit nur natürlichen Mitteln, ja, zu behandeln. Mhm. Und es sah anfangs, ich meine, aus Deutschland gibt es ja nur viele Leute, die das nur mit Ameisensäure und sonst wie betreiben. Ne? Mhm. Aber hier sind halt so viele Bienen im Busch gewesen. Ne? Also die Reinvasion, verstehe, die man hier, die war unglaublich. Also das war, ja, was man, wir haben den Bienen hier Säure übergekippt bis zum geht nicht mehr. Also, mhm, wir haben da also das Schlimmste, was ich mal gesehen habe, waren so um die 20.000 Milben aus einem Volk gefallen sind. Ja. Es war immer noch ein starkes Volk, mhm, aber die Viren und so waren noch nicht so verbreitet. Aber man kam diesen Milben einfach mit diesen, also das wurde einfach zu brutal, die, mhm, nur noch mit Säure zu behandeln. Ne? Ja. Weil man hat die behandelt und eine Woche später waren sie wieder da. Ne? Mhm. Und naja, irgendwann haben wir es dann irgendwann gesagt, okay, also die ersten 2 Jahre ist es anscheinend wirklich notwendig, diese Streifen zu verwenden, ja, dieses Bivarol, was es ja auch in Deutschland, glaube ich, gibt. Ne? Und danach ist immer noch kaum ein Imker, den ich kenne, der erfolgreich mit organischen Mitteln, ja, auskommt. Und habt ihr jetzt, nur gleich zu fragen, auch Methoden der Wärmebehandlung? Nee, machen wir nicht hier. Macht sie nicht. Ab und zu hört man mal ein. Ja. Ich persönlich glaube nicht, dass das jemals einen Durchbruch haben wird. Ja. Das ist ja schon ein altes, sehr altes Prinzip, ne? Ja. Der Wärmebehandlung. Und auch so biomechanische Verfahren, also diese Brutscheunen und Sammelbrutableger und so weiter. Also da gibt es eben so bei uns eben diese Versuche, es so herumzumachen. Ja, wenn man ein sehr kleiner Imker ist, kann man das alles machen. Ne? Ja. Wenn man, hier ist es so, also ich hab so 250 Bienenvölker. Ja, ich werd belächelt. Ich bin halt so ein ganz kleiner. Bist du ein kleiner dort in Neuseeland mit 250? Ich bin ganz klein. Und also ein Industriestandard hier ist so 500 Völker. Ich habe noch anfangs gearbeitet für Imker, bei denen war 1000 Bienenvölker pro Nase. Ja. Ja, das, und dann kommt noch Bestäubung dazu. Und das ist nicht zu machen mit biotechnischen Mitteln. Ja, der braucht. Für Hobbyimker, ich muss sagen, also hier sind halt sehr schnell alle Mittel registriert worden, die es gibt. Ja. Ja. Das Apistan, das Bivarol, das Apivar. Mhm. Also und dementsprechend wurden die Milben hier von Anfang an wirklich mit heftigen Hämmern beschossen. Ja. Und das Klima ist hier halt auch so, dass das Ideal ist für die Milbe. Ne? Es gibt hier keinen richtigen Winter und es wird auch nicht sehr heiß. Ne? Also starke Hitze tut ja auch die Milben dezimieren. Mhm. Das passiert hier auch nicht. Ne? Mhm. Und generell ist es so, dass, bist du noch da? Ja, ich bin da. Hörst du mich? Okay. Mhm. Ja, hier war gerade so ein Ton. Ja, ich habe ihn auch gehört, den Ton. Ich war auch gleich beunruhigt, aber es läuft alles. Okay. Generell ist es mal so, die Imker, die ihre Bienen nicht zweimal im Jahr mit Chemie behandeln, ja, also meisten machen Wechsel zwischen Bivarol und Apivar, das ist dieses Amitras-Mittel, genau. Die büßen erhebliche Zahlen an Völkern ein. Ja. Der Gang, es ist schon ein sehr starker Gang, dass viele versuchen, nur noch einmal im Jahr eine Chemie zu verwenden, ein chemisches Mittel zu verwenden und dann oder synthetisches Mittel und dann eben Ameisensäure oder Oxalic Acid oder Thymol. Mhm. Aber man muss hier ständig dran sein, die Milben zurückzuhauen, sonst sind die Völker ganz schnell dahin. Und hast du den Eindruck, das hat sich jetzt stabilisiert, auf vielleicht auch auf einem hohen Niveau, aber es ist jetzt praktisch diese Milbendynamik gleichbleibend und vorhersagbar oder man kann damit arbeiten? Es ist wirklich sehr schwer zu sagen, was Deformed Wing Virus, ist das ja ein Begriff? Ja, ist er bei uns ein Begriff, ja. Der tut sich hier in gewisser Weise, ich glaube auch weltweit, verschlimmern. Ja, ja, genau, bei uns auch. Und das ist ja eine merkwürdige Dynamik, die da auch entsteht, wenn man die Völker sehr stark, wenn man die Milben sehr stark behandelt, scheint man mehr Ärger mit einer aggressiveren Form von diesem Deformed Wing Virus zu bekommen. Ja, das ist, ich verstehe die Sachen ja auch alle nicht mehr. Ne? Ja. Es ist eigentlich so, wir haben zwar die Milben jetzt besser unter Kontrolle, ja, aber wir haben immer mehr Probleme mit Viren. Ja? Genau, also das heißt, die Völker werden auf viel geringerem Niveau schon von der Varroa in Mitleidenschaft gezogen. Ja. Und wir haben auch mehr Resistenzprobleme jetzt mit vor allem das Bivarol. Da scheinen die Bienen jetzt Resistenzen zu entwickeln. Das heißt, es hat sich eigentlich seit dem ersten Tag hier nichts wirklich verbessert. Mhm. Aber die Stimmung, hat sich die schon jetzt wieder erholt? Jetzt sind dann doch 15 Jahre vergangen praktisch. Unter den Imkern selbst, hat sich das wieder verbessert? Die Imkerei hier, die boomt ja wie noch nie in der Geschichte. Auch bei euch, ja. Ja. Und auch mit den Anfängern praktisch, mit die jetzt immer wieder kommen. Ja, sehr viele Anfänger. Mhm. Und dann eben durch den berühmten Manuka-Honig, der unglaubliche der wird ja von, also sogar im Balk, also wie sagt man, im großen Fass, Mengen, ja? Fass, ja, genau. Wenn man im Fass verkauft, das macht man in Europa ja eigentlich gar nicht, weil man ja nichts kriegt, ne? Ja. Der europäische Imker versucht ja fast immer im Glas zu vermarkten, weil diese Großkäufer, die bezahlen ja nichts. Aber hier ist es eigentlich so, dass wenn man den Honig im Fass verkauft, kriegt man eigentlich fast mehr dafür als im Glas. Ne? Ja. Und warum? Weil diese Honighändler, die haben dann häufig Abnehmer in Asien, ja, wo die sehr hohe Preise für ihren Honig kriegen. Ja, ja. So hohe Preise kann man selber als Imker hier im Glas gar nicht erwarten. Ne? Und dieser Manuka-Honig ist, ist von einer bestimmten Pflanze, habe ich glaube ich zu wissen, und er hat hohe Enzymwerte, also eine hohe Enzymaktivität. Ja, der hat das ist eine spezielle daran. Da ist eine antibakterielle Funktion in dem Honig. Ne? Ja. Und das hat vor einiger Zeit, ich glaube vor fast 20 Jahren oder so, hat es hier ein engländischer Wissenschaftler irgendwann entdeckt. Der ist jetzt gestorben, glaube ich, vor kurzem. Ja, so der ist kürzlich gestorben. Ja. Mhm. Und lange Zeit wusste man nicht, was das genau ist. Ich kann dir auch nur die Abkürzung sagen. MGO, MGO. Ja. Komplizierter Name. Ja. Geht mir nicht von der Zunge. Aber diese Substanz, die da in dem Honig drin ist, die wirkt eben antibakteriell. Ja. Und das hat den Honig so berühmt gemacht. Aber ist das in jedem, ich meine, das wäre ja auch in deinem Honig drinnen. Warum ist der in Manuka-Honig dann besonders hoch, dieser Anteil? Ja, der kommt eben von der Manuka-Pflanze, ne? Ach, das ist dann wirklich die Tracht, die das Ganze ausmacht. Ja, so wie halt Sonnenblumenhonig. Ja. Ist es halt die Manuka-Pflanze, verstehe. Und die ist eben nicht überall. Ja, die ist sehr weit verbreitet in Neuseeland. Ne? Ja. Und ist auch... Die Südseemyrte heißt es auf Deutsch. Die was? Die Südseemyrte. Ja, könnte sein. Könnte ja, ich habe gerade nachgeschaut. Von Maori Manuka, genau. Ja. In den Bergenregionen. Es gibt davon sehr viele Sorten. Ne? Also ja. Es gibt hier in Neuseeland, gibt es glaube ich 28 verschiedene Sorten von diesem Manuka. Ja. Und die sind halt unterschiedlich aktiv. Ja. Und die Aktivität, die setzt so ziemlich den Wert von diesem. Genau. Mann. Da gibt es so verschiedene Grades, glaube ich, also so mit Zahlenwerten 500 plus und so. Ich meine, aber da ist auch marketingtechnisch wird hier auch perfekt gearbeitet, muss man auch sagen. Ja, weltweit ist dieser Honig bekannt, aber das nicht zufällig, sondern weil wirklich als eine Marke etabliert wurde. Ja, das ist eben Comvita, das ist eine sehr berühmte Firma hier, die haben den Honig aktiv sehr berühmt gemacht. Ne? Ja. Meine persönliche Meinung dazu ist, die hohen Aktivitäten sind wirklich fantastisch als Wundheilmittel, unübertroffen. Ja, also ich habe es selber schon an mehreren Sachen ausprobiert. Ja. Verbrennung, Schürfung. Und, also nichts heilt so schnell wie dieser aktive Manuka-Honig. Aber die Aktivität davon muss eben sehr hoch sein. Ja. Ja. Den Honig mit einem Löffel zu essen, ist meiner Ansicht nach völliger Quatsch. Ja? Mhm. Der meiste Honig, der aber verkauft wird, ist eben relativ niedrig in der Aktivität und wird aufs Butterbrot geschmiert. Ja, ja. Da muss man sich natürlich fragen, inwieweit das überhaupt irgendeinen Sinn macht. Ja? Ich denke mir, es ist einfach so, diese Aktivität hat diesen Honig berühmt gemacht. Mhm. Und jetzt ist eben auch der Geschmack auch eine Nachfrage. Mhm. Das ist genauso wie bei Champagner oder sonst wie. Mhm. Jeder, der sich's leisten kann, möchte das jetzt gern versuchen. Deswegen ist die Nachfrage so hoch. An sich gibt's keinen vernünftigen Grund, weshalb man sich Manuka-Honig aufs Butterbrot schmieren sollte. Ja? Ich meine, ich weiß schon, ich habe mir auch bei unserem Honig beim Wabenausschneiden mit der Schere in den Finger geschnitten und das war praktisch alles in Honig getaucht. Wie schnell das geheilt hat, das hat mich auch schon verblüfft. Also auch bei normalen Honig schon ist das wirklich immer, ja, man hört immer, das ist gesund und das ist gut und hilft, aber wenn man das so richtig sieht, wie schnell das heilt, ist schon ein... Ja, also ich würde das auch jedem empfehlen, auf Wunden, also normale Wunden, das beste Heilmittel, frischer Honig drauf. Genau. Ja, das ist, das reinigt die Wunde, das Pflaster wird nicht ankleben, weil es, das ist ja auch das Problem, die meisten Sachen, die meisten Wundsachen, die, wenn man dann die abmacht, dann reißt man die Wunde wieder auf. Mhm. Honig fällt einfach ab. Ne? Und also alle Honige sind dafür sehr geeignet, aber dieser aktive Manuka-Honig ist schon eine ganz andere Kategorie in Richtung Medikamente. Hatte schon einige Sachen so, wo ich normalerweise hätte vielleicht ins Krankenhaus gehen müssen, die ich damit behandelt habe. Und ich bin nicht der Einzige, also ich kenne einige Leute. Tom, wie ist das jetzt Wissen mit deinem Honig? Was machst du denn für einen Honig? Na, ich mache hauptsächlich Manuka-Honig und Manuka-Blend. Aha. Ich verkaufe kleine Mengen hier in meiner Community, also ich wohne hier in einem kleinen Dorf, aber den größten Anteil verkaufe ich auch im Fass. Da habe ich, der eine ist, ich habe also einen großen Imker, für den ich auch mal gearbeitet habe hier, der schleudert mir den Honig. Ja. Dann ist der, exportzertifiziert. Ja. Und das ist halt wichtig, wenn man den im Fass verkaufen will, muss der eben in jeden Markt reinkommen können. Ja. Der hat halt so eine richtig teure Schleuderanlage mit den ganzen Papierchen dazu. Ja. Und der kauft auch den größten Teil von meinem Honig immer. Ich habe noch einen anderen Abnehmer, der an den verkaufe ich, was der nicht abnimmt oder wo drüber, die müssen sich dann häufig darüber einigen, wer da was kriegt. Das ist immer ein bisschen kompliziert, aber so ist es halt nun mal. Ne? Und Damit wir uns das ein bisschen vorstellen können, welche Menge Honig ist so ungefähr die Bandbreite bei dir oder bei euch pro Volk? Ja, also die Erträge hier sind schon sehr zurückgegangen, eben aufgrund von zunehmender Konkurrenz. Ne? Also ich würde mal sagen, was ich so als Durchschnitt wahrscheinlich pro Volk hier raushole in den letzten Jahren, ist wahrscheinlich sowas um die 15 Kilo. Aha. Es ist nicht sehr viel. Also ich habe hier früher mal 30, 40 Kilo pro Volk gekriegt. Ne? Aber wir haben zunehmend Probleme, also nicht nur Probleme mit Viren, die von Milben, die mit Varroa auch zusammenhängen, auch Nosema cerana. Ja, genau. Und solche Sachen, wir kriegen hier mehr und mehr Probleme. Ne? Ja. Und die Völkerdichte wird immer größer. Die Mischung ist auch immer verschiedener. Ja? Also es gibt jetzt Imker, die gehen erst in die Kiwifruchtbestäubung. Mhm. Ja, da werden dann alle möglichen Krankheiten ausgetauscht. Und dann werden die Völker in diese Manuka-Gegenden verbreitet. Ja? Mhm. Und da stecken die sich dann häufig über Wasser oder über die Blumen an. Ja. Und es kommt doch immer stärker auch zu starken Konkurrenzen zwischen den Bienen. Ne? Also man sieht, dass die sich dann zum Teil schon über einzelne Blüten zanken müssen. Mhm. Ne? Und das führt dann halt auch immer mehr zu Ausfällen, ne? Dass manche Völker eben einfach anfangen, rückwärts zu gehen. Ne? Mhm. Und ja. Und das Trachtangebot ist das von deinem Vergleich her zu Deutschland, ist das ähnlich oder irgendwie besonders anders? Ja, ich würde sagen, also es gibt hier sehr viel, also in der Gegend, wo ich hier bin jetzt, die Coromandel, es gibt sehr viele Gärten und es gibt sehr viel europäische Pflanzen, die hier eingeschleppt sind, mhm, die so an Wegrändern sind. Ich würde sagen, hier ist sehr viel mehr unkontrollierte Natur, ja, was, mhm, was im Prinzip für die Bienen gut ist. Ja, ja, für die Vielfalt. Es, ja, es gibt aber auch einiges, weil die Biene ist ja hier in Neuseeland kein heimisches Tier. Ja. Hier sind, die Bienen sind ja eingeführt worden. Und solitäre Bienen gab es hier zwar, aber keine staatenbildenden Bienen. Ja. Und dann gibt es halt dementsprechend auch Trachten, die den Bienen eher schaden oder sogar giftig für die Bienen, aha, sind. Ne? Da gibt es zum Beispiel Caraca, das da hatte ich gerade dieses Frühjahr hier Probleme mit. Ne? Da sieht man dann, kommt man dann zu seinen Bienenvölkern und dann sitzen da diese ganzen bewegungslosen Bienen im Gras. Ne? Und dann fragt man sich, was ist los? Naja, dann haben die sich mit Caraca vergiftet und dann sitzen die da so, ach, und das, die scheinen dann aber wieder nach einer, aha, Weile die das abzubauen und die scheinen auch irgendwann wieder in die Völker reinzugehen. Aber die sind dann erstmal benommen. Ne? Die sind Wahnsinn, wie Stock. Ja. Und da gibt es einige Pflanzen hier, die das produzieren. Da gibt es noch eine andere, das ist der Kofai. Mhm. Der scheint auch giftig zu sein, mhm, für die Bienen. Und dann gibt es halt noch diverse Honigtau-Trachten, die, mhm, den Bienen zu schaden scheinen. Aha, mein lieber Schwan. Das heißt, da muss sich diese eingeführte Biene eigentlich erst in dieser Landschaft zurechtfinden. Ja, ja, das ist, die müssen das immer wieder neu lernen. Ne? Ja, ja, die, genau, sich das ja leider nicht bis zur nächsten Saison merken. Ja, ja. Ne? Und nur die Sachen, die sich auch dann in die Auslese auswirken, ja, haben ja, wenn die Imker hier, die kaufen ja wie wahrscheinlich in den meisten Gegenden, man kauft sein Zuchtmaterial von irgendeinem Züchter. Und damit arbeitet man dann. Mhm. Ne? Und es hat, also ich bin wahrscheinlich einer von den wenigen, die gerne mit ihren eigenen genetischen Sachen rumspielen, aber ich habe ja keine kontrollierte Paarung. Ne? Und das heißt, ja, du züchtest auch selbst und bist im Austausch halt mit anderen. Ich tue kein Zuchtmaterial abgeben in aller Regel, es sei denn, jemand fragt mich direkt danach. Also ich verkaufe meine Königin und ich tue kleine Mengen hier und da mal einkaufen, aber ich tue gerne mit meinem eigenen Material rumspielen. Ah ja. Ne? Mhm. Ja, also weil ich dann halt auch auf solche Sachen eben gerne Rücksicht nehme. Ne? Wenn ein Volk sich besonders ausgiebig im Caraca zu schaffen macht, dann möchte ich von denen auch nicht nachziehen. Ja, ja, nein, natürlich. Und weil ich mir sage, irgendwie muss sich sowas ja auch auswirken. Ne? Und mit welcher Biene arbeitest du oder welche Bienen sind das? Das sind hauptsächlich Italiener. Ne? Die haben eben Einsprenklung mit Mellifera und auch Carnica. Ja. Aber die Basis, würde ich sagen, ist eine dunkle Italiener. Das ist die Ligustica, gell? Apis mellifera Ligustica. Ja. Mhm. Ja. Also hier, ursprünglich wurde ja die dunkle englische Biene hier eingeführt. Aha. Ne? Die war da eine ganze Weile lang hier. Dann wurde die Ligustica, glaube ich, aus Australien in den 60ern, glaube ich, eingeführt. Und erst 2004 oder so, da hatten wir dann Importe von Carnica. Von Deutschland, auch von Lunds übrigens. Ja, ja, genau. Von Lunds hatten wir auch ein bisschen. Da waren wir, letzte Folge im Podcast. Beim Herrn Pechler. Ja, kam das da auch vor? Ja, nein, das kam aber nicht vor, aber ich war ihm in Lunds dafür. Das ist, war sehr nett. Okay, ja, und es waren, da hat hier ein Züchter in Northland, der wollte schon immer gerne Carnica haben. Und als dann diese Varroa-Seuche hier losging, machten die in Deutschland sehr viel Werbung für ihre resistente Carnica. Und das hat dann der Kaniker die Türe geöffnet nach Neuseeland. Das ist ja halt auch lustig, wenn man das mal so sieht in Deutschland. Da sind ja die traditionellen Imker alle Kaniker-Imker, ne? Und dann sind die ganz böse immer auf diese Italiener, ne? Ja. Dass die ihr Erbgut hier verseuchen. Ja. Ja. So. Da gibt es ja auch diesen schönen Film da, wie heißt der? More Than Honey? Genau. Der Begriff, der ist ja, ja. Der ist ja auch dieser Schweizer Imker, der ist da ganz böse auf diese eine Biene, ja, die da mit ihrem gelben Arsch aus dieser Blüte verschwinden soll. Ne? Und hier ist es halt genau umgekehrt. Ne? Ja, ja. Hier sind halt die traditionellen Imker, alle Linguistiker-Imker. Mhm. Ist das Linguistik? Ich glaube. Es gibt ja auch die Backfastbiene auch noch, die bei uns immer wieder in Konflikt kommt mit der Kaniker und umgekehrt, ja, die Kaniker, ja, in Konflikt mit. Ja. Wenn sie gestreift sind, dann sind es bei uns immer Backfast. Also wenn sie so schön gelb-schwarz gestreift sind. Ja, meine sind wahrscheinlich auch ziemlich in der Richtung von Backfast, ja, ja, weil die, das sind keine reinen Italiener. Mhm. Ich bin mir jetzt gar nicht sicher, sind die Italiener wirklich Linguistiker? Also ja, ich habe jetzt nachgeschaut, die italienische Biene Apis mellifera linguistica. Ja, ey. Ist so, ja. Ja, ich, und die, ja, und die traditionellen Imker sind hier halt alle Imkern alle mit der Italienerbiene, ja, und die sind dann, waren gar nicht so begeistert, dass, ja, ja, die gar nicht reinkamen, ja, und es ist auch nicht einfach, die zwei Rassen nebeneinander laufen, ja, zu eben lassen. Ich muss wirklich sagen, ich bin überrascht, wie nervös die doch beide davon werden. Also die reine Kaniker ist ja auch eine sehr friedliche Biene. Ja. Und die reine Linguistica ist eine total friedliche Biene. Ja. Aber wenn man die miteinander kreuzt, das ist schwierig. Ja? Ja, die sind sehr nervös. Ja? Mhm. Die rennen rum wie Ameisen, die laufen da wie Wasser von Waben und so. Ja. Und es hat sich etwas gebessert. Ja. Das scheint sich doch langsam ein bisschen aneinander zu gewöhnen. Aber da ja nach wie vor die Linguistica Imker versuchen, so rein wie möglich zu bleiben. Ja, ja. Die Kaniker-Imker auch versuchen, so rein wie möglich zu bleiben, ist da immer so ein bisschen dieser Clash. Ne? Ja, aber wie wird das praktisch gemacht? Auf der Nordinsel Ligustica, auf der Südinsel Kaniker oder nein? Ja, ausgeschlossen. Also hier gibt es auch kein, auf der ganzen, in ganz Neuseeland gibt es kein Reinzuchtgebiet. Ah, ja, und okay. Das wird es auch nicht ja, ja, geben. Das ist also eine Stärke auch bei uns hier, dass es diese Reinzuchtgebiete gibt oder irgendwie. Ja, das ist eine tolle Sache. Ja, ja, ja. Das heißt, man kommt schon so einigermaßen zurecht, auch wenn sich das ein bisschen überlappt und man da keine Freude hat in den Überlappungen. Ja, also ich trage keine Handschuhe, aber ich trage einen Schleier. Ne? Okay. In Deutschland gibt es ja immer diesen Ehrenkodex, wahrscheinlich in Österreich auch, ne? So der Anstehende, der Imker, der was auf sich hält, der zieht keinen Schleier auf, aber ich meine, ich werde einfach nicht gerne, sie sehe ich dich doch. Ja, ja, ich finde es auch immer empörend. Also ich mag es auch nicht. Ja, weil ich gerade gestern hatte ich mal wieder einen ins Nasenloch gekriegt. Ja. Und ich sage, das muss nicht sein. Nein, ne? Das muss nicht sein. Und manchmal nehme ich den Schleier auch an, ja, offensichtlich, aber bin, also hier, wie ich für Kommerzielle hier gearbeitet habe, da musste man in total Verkleidung dran. Einfach weil es Arbeitskleidung war und es war Pflicht, es so zu tun. Ja, es geht einfach schneller, ne? Die Art zu arbeiten erlaubt es einfach nicht, das anders zu tun. Ne? Ja. Da wollte ich noch kurz zurückkommen. Eben die Neuseeländer sind ja sehr restriktiv, was Einfuhr von fremden Tieren und Pflanzen betrifft. Das heißt, dass dann die Kaniker nach Neuseeland gekommen ist, das war wahrscheinlich ein großer Prozess, das auch zu gestatten. Kann ich mir vorstellen. Also wie gesagt, es war dadurch möglich, dass die Kaniker eben angepriesen wurde als nahezu Varroa-resistent. Ah ja. Und das hat eben, sonst hätte das nicht geklappt. Ja, ja. Ne? Sie hat sich dann hier nicht als so resistent gezeigt wie erhofft. Also ich glaube, wenn die Neuseeländern damals klar gewesen wäre, wie viel sie dadurch gewinnen, ja, hätten sie es nicht zugelassen. Mhm. Also die Kanika ist auch im schwersten Verdacht, uns den deformed wing virus eingebracht zu haben. Ah, viele das auch bestreiten und sagen, der Virus war wahrscheinlich so wie überall schon immer vertreten, aber Varroa bringt den eben ans Tageslicht und verschlimmt den. Ja. Die Behandlung gegen diesen Virus scheint den Virus auch zu verschlimmern. Ja? Also die Behandlung gegen Varroa. Mhm. Ja? Und das ist halt, naja, okay, aber auch Nosema Cerana wird auch verdächtigt, eventuell mit diesem Import hier reingekommen zu sein. Ja. Ja? Und also von Nein, daher sind schön, ja. Ja, von daher sind die Imker, die also von Anfang an gegen diesen Import waren, die sind da sehr, sehr böse drüber, nach wie vor. Ja? Es ist halt, ich muss wirklich sagen, ich weiß es nicht. Ich würde wahrscheinlich würde ich mich gegen jeden Import aussprechen. Nicht, dass mich jemand fragen würde, aber das wäre meine Meinung. Damals hatten wir halt auch noch nicht dieses Colony Collapse Disorder. Ja. Ja. Deswegen hatte man auch nicht so viel Angst. Ne? Heute hätte man, glaube ich, sehr viel mehr Respekt, was zu importieren, weil man eben sieht, wie viel unberechenbare Faktoren es da gibt. Die man vorher nicht berücksichtigt. Ja, damals sah es einfach so aus, als ob der Nutzen das Risiko überwiegt. Ne? Mhm. Deswegen ist es gegangen. Ja, ja. Wie ist denn eigentlich das Verhältnis zur Landwirtschaft? Ja, bisher, also sagen wir mal so, vor 10 Jahren, da war ein sehr gutes Verhältnis zwischen den Farmern und den Imkern. Ja. Mittlerweile ist es so, dass wir Imker müssen ja den Farmern mittlerweile Geld bezahlen. Das hängt eben mit diesem Manuka zusammen. Ne? In diesem Pharma-Magazin, da steht jetzt halt überall drin, wie viel Geld die Imker verdienen. Ne? Aha. Und da will jetzt jeder was von abhaben. Ach. Und das boomt halt wirklich sehr hier, ne? Muss man wirklich sagen. Also es ist, wir haben hier dieser Manuka-Boom, der hat hier sehr viel umgekrempelt. Weltweit ist es ja so, dass die Biene sich eines Booms erfreut, ja, weil sehr viele Kleinimker entstehen überall, aber hier in Neuseeland sind es eher kommerzielle Aspekte, ja, die es wird da wirklich mit sehr harten Bandagen gekämpft, ja. Also damals gab es hier mal so ein Gentleman Agreement, nannte sich das, dass man mindestens 1 Kilometer, in manchen Gegenden waren es 2 oder 3 Kilometer, von einem anderen Imker wegbleibt. Ja. Das gibt's mittlerweile nicht mehr. Ne? Also man hat seine Bienen bei irgendeinem Farmer auf dem Land stehen und das kann durchaus sein, dass wenn man das nächste Mal kommt, dass da der Farmer steht und sagt, ja pass auf, so, ich habe hier gerade einen Imker, der hat mir 2-mal so viel angeboten, wie du mir bezahlst und du kannst jetzt deine Bienen einpacken und der kommt jetzt. Ja? Und es gibt hier auch, also es werden hier auch zum Teil Bienenstöcke von anderen Imkern angezündet, vergiftet, gestohlen, vandaliert. Ja, es ist in manchen Gegenden ist es richtig schlimm geworden. Ne? Also hier in meiner Ecke hier geht's noch, ja, ja. Aber in vielen Ecken ist es wirklich, es ist kein Zuckerschlecken mehr. Aber diese Interpretation praktisch, dass das von Manuka, von diesem Hochpreissegment kommt, also dass man wirklich Und Entschuldige. Die Imker, die in der letzten Zeit hier auf diesen Zug aufspringen, die tun das eben auf Das sind eben, ich meine, Imker sind normalerweise immer ein bisschen komische Menschen, ne? Das wissen wir ja alle. Aber die Leute, die das hier jetzt machen, sind zum Teil richtige professionelle Geschäftsleute, ne? Mhm. Da stehen die Banken, sind mit drin verwickelt, ja, die sind, das sind, da sind, wie sagt man, Shareholder und ja, so, ja. Stakeholder also, und ja. Die Arbeitskräfte, die werden von Philippinen und sonst wo eingeflogen. Ja. Man kommt gar nicht mehr an den Verantwortlichen, kommt man gar nicht mehr dran. Ja. Verstehe. Weil der irgendwo sitzt und der das nur betreibt. Das hat sich alles selbst verselbstständigt. Ja. Und das ist beängstigend. Ne? Also ich habe ja, war ja bis vor kurzem noch der Meinung, dass das wahrscheinlich das ist, was ich mache, bis ich auf Rente gehe. Aber also das tut sich so schnell verändern hier, dass man es mit der Angst kriegt. Ne? Dass du vielleicht auch schaust, ob du nicht etwas anderes weitermachst, wenn sich das ergibt oder andere Interessen. Also ich glaube mittlerweile kaum, dass ich bis ich zu meinem Erwerbsende mich da halten kann. Ne? Das ist, weil es wird eben, es ist eine ganz, ganz, es ist für den normalen Imker ist das hier, das wird unberechenbar. Ja. Ne? Aber gleichzeitig bist du auch, glaube ich, ganz gut, also es gibt dann so eine Szene, die zusammenarbeitet. Du bist ja auch vernetzt und über eure Plattform, in der ihr euch austauscht, hat man einen guten Eindruck irgendwie, dass ihr miteinander auch arbeitet. Ja, das ist da eben möglich, dass auf dieser Plattform ist es eben sehr schön, weil wir stehen halt in keiner Konkurrenz zueinander. Weil ihr zu weit weg seid voneinander, oder? Ja, aber hier ist es halt schon so, dass ich nicht mal mit meinen, mit vielen Imkern, die hier in meiner Gegend sind, mit vielen würde ich nicht mehr reden. Ja, weil wir haben uns einfach, man verstreitet sich dann eben auch sehr leicht. Ne? Die Plattform, wie heißt die Plattform noch einmal? Ich schaue gerade auf E-Mail. Da muss ich gerade passen. NZ Beekeeping. Genau, warte, ich schaue gerade. NZ, also neues New Zealand, NZ Beekeepers. Ich werde das verlinken dann in den Shownotes, da kann man dann ein bisschen reinschauen eben und mitkriegen. Ja. Und es gibt auch sehr viele englischsprachige Podcasts nebenbei, die habe gar nicht gewusst, dass es so viele gibt überhaupt. Also gut, aber ich noch eine Frage zur Landwirtschaft. Pestizide, sind das ein Thema? Neonicotinoide wie bei uns? Ja, das ist schwierig zu quantifizieren. Ne? Also meine persönliche Meinung ist, die spielen eine ganz gewaltige Rolle. Ja. Wenn es um die, sagen wir mal so, die vergesellschafteten Viren in Bienenvölkern geht. Ja. Es ist ja wohl so, dass die Direktvergiftung ist, glaube ich, keine sehr gravierende Sache. Ja. Was halt schlimm ist, sind diese Sublethal-Vergiftung. Ja, ja, die sie dann aufsummieren und ja, und das ist, man kann überhaupt nicht sagen, ich meine, oft wird dann halt nachgewiesen, okay, das Volk ist halt an dem Virus eingegangen und an dem Virus eingegangen, aber das widerspricht halt niemals der Theorie, dass Völker ursprünglich mit einer Sublethal-Dosis von diesen Neonicotinoiden vergiftet wurden. Mhm. Ja. Man weiß das ja von den Termiten. Ne? Die Termiten sind ja sehr schwierig umzubringen. Und da hat Bayer das ja selber mal sehr schön beschrieben, wie das vor sich geht. Diese Termiten, die werden halt nicht direkt vergiftet, sondern die sterben an Bakterien und Viren, die normalerweise ihnen keine Schwierigkeiten bereiten würden. Ja. Und dasselbe sehen wir halt auch mit den Bienenvölkern. Mhm. Ja. Die haben dann halt, ich meine, Nosema und die Form Wingwall, all diese Sachen, die kommen ja im Bienenvolk normal vor. Ja. Ja? Mhm. Aber dass die eben so außer Kontrolle geraten, das könnte eben ein Effekt von den Neonicotinoids sein. Mhm. Man weiß es aber eben ja, nicht. Ja. Ne? Okay. Also man hat dann halt den anderen Vektor, das ist die Varroa-Milbe. Dann hat man andere Vektoren, das sind die synthetischen Behandlungsmittel, ja, und was der Imker sonst noch so ins Bienenvolk tut. Mhm. Und dann kommen halt diese Sachen dazu. Ne? Also hier wird auch sehr viel gespritzt mit Herbiziden. Mhm. Ja, die sind sehr weit verbreitet, also am Straßenrand entlang und so. Mhm. Auch der Privatmann spritzt hier sehr viel. Mhm. Darf man, glaube ich, in Deutschland, also ich weiß nicht, braucht man eine Einschulung, dass man das macht? Ja, hier kann sich jeder einen Kanister Roundup besorgen. Oh Gott. Und bloß sprühen, ja. Oh. Und das ist auch sehr, also irgendwie, gab es hier auch mal eine wirklich gute Gehirnwäsche. Die meisten Leute sind der Meinung, dass Roundup völlig harmlos ist. Und sobald es den Boden, berührt, verwandelt sich das in was völlig Ungiftiges. Und naja, das ist halt, aber naja, okay. Aber ist nicht das Bewusstsein, das grüne Bewusstsein in Neuseeland hoch, Organic Farming und so weiter, oder drückt dieser Eindruck? Da wird sehr, sehr viel, da ist ein sehr starkes Bewusstsein da. Ich glaube aber doch, dass der Durchschnitt hier verwendet ganz erheblich mehr Umweltgifte. Ganz erheblich mehr Umweltgifte in der Natur aus, als man es in Europa kennt. Mhm. Gibt es eigentlich Kiwi-Honig? Nur weil ich gerade das Wort... Kiwi-Honig? Nein, die Kiwi-Frucht, da muss man auch sehr vorsichtig sein. Ne? Also man darf, hier in Neuseeland ist es die Kiwi-Frucht. Ja. Kiwi, das ist entweder der Vogel Ach. oder der Neuseeländer selbst nennt Ach. Sich auch Kiwi. Okay. Aber Kiwi und wenn okay. man die Frucht als Kiwi bezeichnet, das ist offensive. Ja? Oh. Das ist die Kiwi-Frucht. Okay, ja? okay. oh, das muss man lernen. Aber so ja, nee, praktisch. Aber es macht keinen Honig. Macht keinen Honig, ja. Die Pollen. Ja, das ist eigentlich eine Pflanze, die hauptsächlich durch ihren Habitus die Biene anzieht. Ach so? Die hat eigentlich nichts zu bieten. Ah, verstehe. Ja, die haben ein bisschen Pollen, Nektar, das ist eigentlich, das ist verschwindend gering. Also ich glaube nicht, dass es möglicherweise die gelbe Kiwi-Frucht, die scheint etwas besser zu sein, scheint etwas mehr zu bieten, aber es gibt, ich habe noch keinen Kiwi-Honig gesehen. Jetzt habe ich noch eine kleine Frage zum Honigpreis. Was kostet so ein Kilo Honig und sind die Imker zufrieden mit dem Preis? Weil in Österreich und Deutschland kämpfen sie immer irgendwie Bewusstsein und sie verlangen zu wenig. Also mit dem Manuka-Honig, da sind die neuseeländischen Imker sehr mit zufrieden mit dem Preis. Ja, okay. Aber so dieser gewöhnliche, wenn du jetzt an deinen Nachbarn verkaufst oder in deiner Stadt, Village? Ja, nee, ich bin mit dem Preis bin ich zufrieden. Was kostet so, wenn ich bei dir jetzt ein Kilo kaufen würde, was würde ich da? Ein Kilo verkaufe ich so für um die $20. Das ist, vielleicht so 14 Euro. Ah, okay. Naja, das ist ja so das, was wir auch in Österreich ja anstreben, so dieses Niveau. Aber wenn ich, wie gesagt, wenn ich den Honig im Fass verkaufe, kriege ich mehr dafür. Ja, verstehe. Ah ja. Ja, also etwas mehr oder dasselbe zumindest. Interessant. Ja. Und wo geht der hin, ins Fass? Wo findet man den dann wieder? In Asien. Mancher von meinen Honig wird auch in Deutschland, glaube ich, verkauft, ja. Und Frankreich, aber da hast du nichts damit zu tun. Das ist das, eben, das nee, da habe ich nichts mehr damit zu tun. Einer von meinen Käufern, der sagt mir immer ein bisschen, wo er den verkauft und so. Mhm. Das freut mich dann schon, wenn ich das manchmal höre. Schon. Aber ja. Und Tom, wie ist es? Ich meine, Ich habe jetzt einmal nachgeschaut, Neuseeland, die Imker sind ja auf der Liste der gesuchten Berufe. Also das ist jetzt einmal nach wie vor ein Zug, dass man Imker nach Neuseeland auch bei der Einwanderung fördert. Aber das ist jetzt eine andere Sache. Wie hat sich denn dein Leben entwickelt in Neuseeland seit deiner Ankunft im Jahr 2000? Bist du zufrieden? Geht's gut? Ja, also ich möchte auf gar keinen Fall zurück nach Deutschland. Okay. Also das ist, ich bin auch leidenschaftlicher Angler. Ja, ich habe ein Foto von dir gesehen mit einem großen Hecht, glaube ich, der so groß ist wie du. Das ist, glaube ich, wahrscheinlich ein Kingfish. Okay, Kingfish, ja. Okay. Ja, Riesending. Ja, also ich bin leidenschaftlicher Angler. Ja. Und ich liebe das Meer hier. Ne? Also ja. Der Pazifik ist ja ein ganz fantastisches ja. Meer. Ne? Und ohne den Pazifik könnte ich nicht mehr leben. Ja. Also warum? Das ist, weiß nicht, ey. Wenn ich irgendwelche Probleme habe, wenn mich irgendwas bedrückt oder sonst wie, setze ich mich auf mein Kanu und fahre da ein paar hundert Meter weit raus und dann rückt sich das alles in Perspektive, wenn ich zurück aufs Land blicke. Aha. Ja? Und man merkt ja, das ist ja alles nicht so wichtig. Ja. Ist ja alles nicht so wichtig. Ne? Na, und der Pazifik ist ja richtig groß und weit. Also wenn man weiß, das geht echt weit hinaus. Ja, es geht dann, das nächste ist dann Südamerika, ne? Ja, ja. Das geht richtig weit raus. Das heißt, praktisch, du hast Hobbys Angeln und du liebst den Pazifik. Ja. Das Meer. Und meine Bienen, ja. Ja. Ich habe viel Zeit in Berlin verbracht, ja. Da bin ich auch geboren. Ja. Und ich habe immer sehr viel Zeit damit zugebracht, irgendeinen Platz in der Natur zu finden, ja. In Berlin jetzt oder auch sonst wo, wo es der halbwegs meinen Ansprüchen an Natur genügt. Ja. Ja. Und hier lebe ich an so einem Platz, ja. Ja, wo ich einfach meine Tür aufmache und dann bin ich in der Natur, ja, in der richtigen Natur. Das ist hier nicht gepflanzt oder angelegt oder das ist einfach wild gewachsene Natur. Ne? Mhm. Und das kennt man ja in Deutschland gar nicht mehr. Ja, da ist ja wirklich, ja, ist ja jeder Strauch irgendwie, wird mindestens einmal im Jahr besucht. Ja? Und hast du da ein Haus oder eine Farm oder? Ich wohne bei einem Freund auf seinem Land und da habe ich so mein eigenes, wie soll man sagen, meine Batch hier. Das ist eine Hütte, ne? Ja. Also hier wird es ja nicht sehr kalt. Ja. Hier gibt es ja kaum mal einen Frost im Winter. Ja. Das heißt, man muss hier nicht sonst wie teuer bauen. Und wir sind sehr genügsam. Wir beide, wir wollen beide keine Kinder. Ja. Ne? Und wir sind draußen Menschen. Ja? Ja. Das heißt, wir brauchen das hier eigentlich nur zum Schlafen. Ne? Wir leben sehr spartanisch. Mhm. Ne? Das ist auch so, wie wir es gerne haben. Mhm. Und vom Sozialen? Wie geht es euch da? Wie ist es dort bei euch? Ja, also und wir haben hier Glück gehabt, dass wir halt schon ein bisschen was länger hier sind. Ja, das heißt, wir haben hier Freunde, hauptsächlich Neuseeländer auch. Ich habe ja auch ein paar deutsche Freunde. Es wird hier zunehmend schwieriger mit zunehmender Einwanderung von Deutschen auch hauptsächlich. Ja. Haben sich die Fronten hier schon ein bisschen, man hört es ja schon ziemlich oft jetzt, ne? Ja, immer mehr Deutsche und so, ne? Und immer mehr Ausländer und sonst wie. Und es ist auch wirklich, es ist zwar ein Einwandererland, ja. Mhm. Das heißt aber nicht, dass es dadurch keinen Rassismus gäbe, ja. In gewisser Weise ist vielleicht der Rassismus in einem Einwandererland sogar stärker als in einem Nicht-Einwanderungsland. Ja, ja. Weil man eben seine Identität zu wahren sucht. Und man muss es ja auch mal so sehen, ne, wie das hier ist für die Einheimischen. Ja. Mhm. Die Leute, die ich hier kenne, die haben hier vor 30, 40 Jahren nicht geglaubt, dass hier jemals überhaupt mehr als 10 Leute leben würden. Ne? Mhm. Und jetzt kommen da von überall Leute her und kaufen das Land auf. Ja? Es wird immer enger und fangen ihre Fische, ja, und nehmen ihnen Jobs weg und sonst wie, ja, und das ist halt, ja, das führt halt schon ein bisschen zu Spannung, ne? Mhm. Und häufig kommen halt Leute auch wirklich mit einem Sack voll Geld und sagen sich, ja, die Welt ist meine Auster, ne? The world is my oyster, und nehmen auf nichts Rücksicht, ne? Und das ist, es ist nicht so, es ist alles nicht so ohne. Ne? Auch der Wandel, der ist eben spürbar. Änderungen sind immer bedrohlich auch. Ja, es ist, Neuseeland ist eben, ich würde mal sagen, seit Lord of the Rings, hat sich und auch durch 9/11, und die Entwicklung dadurch, Neuseeland ist halt immer, wird halt als ein sehr sicheres Land angesehen und sehr paradiesisches Land, ja, von seiner Schönheit, ja, hat halt auch wirklich nur den Pazifik außenrum, ja, und sehr grün, ja. Und das ist halt, da ist halt das Ding mit Angebot und Nachfrage. Mhm. Ja? Das ist ja auch dasselbe, was man auch in der Imkerei jetzt sieht. Ja? Vor 10 Jahren, da sind Farmer und auch Privatleute noch an Imker herangetreten und haben gesagt, kannst du mir bitte ein paar Bienenvölker dahinstellen? Genau. Auch die Bestäubung und sonst wie. Und mittlerweile ist es halt so, dass die setzen dann halt Annoncen auf, ich habe ein Stück Land mit Access zu Manuka, wie viel bietest du mir? Das verändert sich dann halt sehr. Ne? Mhm. Und das ist man hat dann halt oft auch die Situation, dass jemand, der ein Stück Grasland neben so einem Kiwi, neben so einem Manuka Reserve hat. Und das ist dann aber eigentlich ein Manuka Reserve, was der Gemeinschaft gehört, also der Community gehört. Mhm. Ja? Und da erwächst halt auch sehr viel Streit durch jetzt. Ne? Mhm. Ein Bild entwickelt sich durch unser Gespräch. Also ein interessantes Bild, finde ich. Also es wird euch nicht langweilig sein. Nee, wirklich nicht langweilig. Nee. Na, sehr schön. Also ich glaube, Tom, wir haben jetzt einfach einmal eine Runde gezogen über das, was du machst und was ihr macht. Und ich glaube, ich schaue gerade noch meine Liste durch, was ich noch dringend fragen wollte, aber eigentlich diesen ersten Kreis hätten wir mal gezogen, finde ich. Fällt dir noch etwas ein, was du noch eigentlich ansprechen wolltest? Lass mich überlegen. Nein, nicht unbedingt. Nee, ich bin. Ich glaube, ich bin ziemlich durch, ja. Ja, ich glaube nämlich, also wäre jetzt interessant, Hörer, die jetzt mithören würden, die hätten sicher noch Fragen. Na, vielleicht kommentieren ja Hörer, die unser Gespräch gehört haben, und die haben vielleicht die eine oder andere Frage, und die würde ich dann an dich weiterleiten, und vielleicht hast du Lust, die Frage auch zu beantworten, wenn auch etwas Spezielles wäre. Das könnte man ja. Ja, Nick, ja. Natürlich. Ja, fein. Okay. Dann, Tom, dann wünsche ich dir alles Gute, und ich bedanke mich sehr für diesen Einblick in dein Leben, in euer Leben und in die Imkerei in Neuseeland, auf der Nordinsel, auf der Koromandel-Halbinsel. Die hat auch für mich einen besonderen Klang, weil das waren die Bilder, die ich als erstes gesehen habe in Büchern über Neuseeland. Also, auch schön. Ja. Aber ist dieser Zauber auch für dich nach wie vor da? Bist du jetzt angekommen und bist du mittendrin und spürst praktisch, ist es jetzt normal für dich? auch manchmal muss ich mal kurz ein bisschen hier wegfahren und wieder ankommen. Ja. Aber im Allgemeinen ist mir das schon wirklich sehr bewusst, dass ich hier im Paradies lebe. Ja. Ja. Das ist mir schon, das wird mir schon, ist mir schon jeden Tag bewusst. Ja. Und es gibt kein giftiges Tier, glaube ich, in Neuseeland, gell? Ja, es gibt die Whitetail Spider, das ist natürlich eingeschleppt von Australien, ja. Aber die ist relativ harmlos. Also es gibt nichts ernster. Nichts echt ernster. Okay. Ist auch so, wenn man hier im Busch geht, ne, da, also in richtig Native Busch, da sticht nichts, ne? Da zieht man sich die Schuhe aus und da läuft man ja über einen Teppich. Ne? Großartig. Dadurch, dass es hier eben keine Säugetiere gab, hat die Natur keine Abwehrmechanismen gegen Menschen. Ne? Ja, ja. Da gibt es keine Stacheln und sonst wie. Ne? Das ist halt das Schöne. Ne? Und ich finde auch wenn ich an Neuseeland denke, diese Farnwälder, wo einfach der Farn so hoch wächst, das Grün fällt mir ein und einfach, es ist ein bisschen auch so wie Österreich auf der Südinsel mit den Bergen, aber eben dieses Meer rundherum ist einfach auch für mich ganz, ganz stark. Na, ich werde schauen, vielleicht kann ich wieder mal irgendwann einmal dorthin kommen. Ja, okay. Tom, vielen Dank. Ich wünsche dir noch einen schönen Abend. Ja, danke dir, Lothar. Ja, tschüss. Tschüss. Und jetzt rufe ich die Katja an. Katja Hintersteiner, sie ist Ökologin in Linz, Linz an der Donau, Oberösterreich. Und sie ist ein wichtiger Teil der Linzer Biene. Ja, www.linzerbiene.at. Katja, wie geht's bei euch, bei dir, bei der Linzer Biene, bei den Linzer Bienen am Bienenstand gerade jetzt? Wir haben Mitte November und wenn es bei euch auch so ist wie bei uns, ja, trüb, nass, nicht allzu kalt, dann ist bei euch auch so wahrscheinlich. Genau. Nachdem wir jetzt schon eine Aus-der-Brut-Phase hatten, merkt man jetzt durch den aktiven Pollenentrag von den Bienen schon wieder, dass sie wieder in die Brut gegangen sind. Also, ah ja. Es ist wieder etwas zu warm für die Jahreszeit. Aber sonst geht es uns sehr, sehr gut. Ja. Wir haben zwei neue Standorte heuer gehabt. Wir stehen bei der neuen Bruckner Uni am Auberg oben. Und was ganz spannend war, war eigentlich das Friedhofsjahr. Wir stehen seit heuer am Friedhof, am Linzer Stadtfriedhof sozusagen. Es ist sehr erfolgreich übergelaufen, das Friedhofsjahr. Ja, es war sehr positive Resonanz von den Besuchern des Friedhofs. Und der Friedhofsverwalter, der hat ja den Honig, das ist ja sein Honig quasi, weil wir für ihn die Bienen dort betreuen. Und ja, der hat zuerst Bedenken gehabt, ob er den Honig überhaupt umsetzen kann, weil Friedhofshonig. Ja. Und er war noch 3 Wochen ausverkauft. Ja, wirklich? Also, es war ganz, ganz positive Resonanz. Ja, total. Das ist aber interessant, dass das wirklich gut funktioniert. Ja, ein schönes Projekt geworden. Weil ich hätte nämlich auch so den Gedanken, Friedhofshonig klingt jetzt echt ein bisschen nach Marketingbedarf, sagen wir mal so. Ja. Also wir haben ihn natürlich nicht Friedhofshonig genannt. Wir haben ihn St. Barbara Honig genannt. Ah. Ja, na, also mit Friedhofshonig, glaube ich, würde man nicht punkten. Also da muss man schon einfach marketingtechnisch ganz neutral bleiben. Und mit St. Barbara Honig sind wir sehr, sehr klassisch geblieben. Ja. Und wir haben auch unser Logo verwendet. Die Biene, es geht ja um Leben, das sie weiterträgt, sie befruchtet und es ist sehr schön geworden und die Leute wissen ja, dass es vom Friedhof ist. Also sind ja die Besucher. Wir dachten uns nicht, dass der Honig so schnell weg ist. Ich glaube auch, weil die Leute wirklich, die den Honig kaufen, eine Beziehung zu dem Ort haben und zu der Umgebung. Ja. Und es ist arbeiten auch ganz spannend am Friedhof. Ja. Man ist so viel ruhiger bei den Bienen. Ich bin bei keinem Volk, ja, bei keinem Standort so ruhig wie dort. Wenn man automatisch am Friedhof eine ganz andere Gesinnung hat, wenn man dort hingeht, das ist ein sehr würdevoller Ort, finde ich. Ein automatischer Ort der Ruhe und der Gesinnung. Und ich gehe ganz anders zu den Bienen. Das sind meine sanftesten Bienen. Nicht von ungefähr gehe ich auch mit der Kinderuni immer genau dorthin. Ah, ja. Wenn ich mit den Kindern den Bienenstock eröffne, die dürfen ja selber impfen, also die lasse ich selber arbeiten. Ja. Und das mache ich nur dort, weil die sind so friedlich und so angenehm und ruhig, aber wahrscheinlich, weil ich selber so ruhig bin dort. Wow. Und es ergeben sich natürlich unglaublich schöne Gespräche mit Friedhofsgehern, die zum Teil ganz aufgelöst sind und dann daherkommen und sagen, ja, mein Mann hat auch geimpft oder der Onkel. Und dann fängt man da so Gespräche an mit denen. Ja, ja. Das war sehr schön. Also schnell geht da gar nichts wahrscheinlich. Oder die klassische Imkerei, wo ich 10, 15 Bienenvölker nebeneinander aufgestellt habe, wo es ums konzentrierte, schnelle Arbeiten geht, von einem Stock zum nächsten. Es ist bei meinen zwei Völkern, die dort exhibiert sind, ist schon wurscht, da brauche ich einfach mal eine Stunde. Aber es ist natürlich immer so, dass immer wer da ist und immer mit einem redet. Und auch eben sehr schöne Geschichten kommen, wie von dem einen, dessen Eltern, dessen Mutter in Nordanatolien selber geimpft hat. Ja. Einem Bienenvölker nur in diese rustikalen Strohkörbe und die, die im Winter zusammenstellen und mit Lehm richtig überschichten, die hört man an. Und das ist wunderschön, weil da trifft man sich auch interkulturell und nicht nur im österreichischen Raum. Ja, ja, wie das noch. Und noch eine Frage, merkt man die Blüten, sind es andere Blüten, andere Vielfalt im Geschmack dann auch? Die Linde ist heuer unser stärkste Bienenweide gewesen in unseren Honigen. Wir haben heuer 8 Honige selber gehabt und davon waren 6 Honige reine Linde. Und auch der Barauer Friedhof war so ganz, ganz stark hintenlastig bei der ersten Schleuderung. Und die zweite war so eine Sommerblüte. Das war ganz eine interessante, schöne, schöne Blüte. Mhm. Was man noch nicht gespürt hat, ist der Frühling. Weil wir sind erst im April dorthin gewandert. Also das wird schon nächstes Jahr interessant, weil der Barauer Friedhof ist ja, wenn man sich anschaut, am französischen Kataster von 1825, ist das ja eine landwirtschaftliche Fläche gewesen, hat einer Bäuerin gehört und der wurde dann von der Stadt Linz abgekauft, hat diese große Fläche und man hat sehr viel Natur dort gelassen und sind sehr viele Obstgehölze auch drinnen. Es gibt ja auch Leute, die dort drinnen wirklich auch das Obst sammeln. Oder Wiesen-Champignons abschneiden, also die nicht nur zum Friedhof gehen, um dort ihren Verstorbenen zu gedenken, sondern auch ums Obst und Gemüse quasi vom Friedhof zu holen. Und es sind ja auch einige Hasen dort und Igel und alles Mögliche, also eigentlich viel Natur inmitten von urbaner Struktur. Da in der Mitte eigentlich eine grüne Oase. Das ist auch wirklich dieses Linz, diese Verschränkung, dass man wirklich dieses Umland und die Inseln im urbanen Umfeld einfach vermischt hat. Und ich finde das Schöne an der Linzer Biene, an eurem Konzept, ist einfach wirklich, dass sie das mit Leben erfüllt und ganz bewusst auch immer wieder dieses Wissen transportiert. Das war so wichtig, dass wir reingekommen sind beim Naturschauspiel, weil wir werden ja beim Naturschauspiel eigentlich Naturräume bespielt, die irgendwie eine Schutzfunktion haben. Das Naturschauspiel ist vom Land Oberösterreich ein großes Projekt. Man möchte den Leuten vermitteln den Wert der Natur. Genau, und die Wertigkeit der Vielfalt. Das ist ein großer Gedanke. Ja. Und die Perspektiven sind gut. Es wird gut weitergehen. Eins habe ich noch, das wollte ich dann noch erzählen. Gerne. Wir bieten ja mit der VHS Linz immer diesen Imkerkurs an, diesen Praxiskurs. Die Volkshochschule Linz, ja? Wo eigentlich wir praktisch mit ihnen imkern. Und die Imker dann die Theorie machen es dann meistens noch im Landesverband. Aber so dieses praktische im Jahreslauf Imkern zu lernen, das machen wir mit der Volkshochschule Linz schon seit Jahren und ab nächsten Jahr machen wir es mit den Volkshochschulen Oberösterreich, in ganz Oberösterreich. Das ist neu und da fahren wir wirklich hinaus in die einzelnen Volkshochschulen. Ja, super. Und bringen es denen vor Ort hin, weil das ist schon ein Unterschied, ob ich jetzt von Sicklerbruck nach Linz aufgefahren muss oder ob ich wirklich bei mir etwas habe. Weil es gibt über 90 Volkshochschulen in Oberösterreich und die haben jetzt einmal nur 8 herausgenommen und zwar welche, die von diesen Bezirkshauptstädten sind, also Rohrbach, Iferding, Wölk, Münden, Steyr, Bergfläche, eher größere Volkshochschulen haben wir uns rausgesucht. Aber ich habe schon, ich mache ja die Vorträge immer vorab und da hat eben genau einer gesagt, er hat die Bienenstädte seines Schwiegervaters geerbt. und er hat es leider nicht rübergebracht und er möchte jetzt diesen Theoriekurs machen und dann hat er eben mitgekriegt, dass es einen Praxiskurs von uns gibt in Linz und der war beim Perg zu Hause und hat gesagt, wir machen den Perg auch. Ja. Der war natürlich glücklich, weil jetzt muss er nicht nach Linz hinein. Genau. Und das ist Volksbildung, wenn man nämlich das Volk dort erreicht, wo es wohnt, im Land und in der Stadt. Was mir noch einfällt, ist, dass ja wir auch in Oberösterreich sind Flüchtlinge unterwegs und auch gerade im Innviertel, eben so an der Grenze zu Deutschland, hat man sich jetzt auch sehr gemerkt, dass die Bevölkerung dort auch wirklich in Kontakt kommt mit Flüchtlingen. Und ob es hier Anknüpfungsstellen über die Imkerei gibt, weil ja manche Flüchtlinge möglicherweise aus ihrer Heimat einfach die Imkerei kennen und dass hier praktisch Verbindungsmöglichkeiten bestünden, wo man eben Brücken bauen könnte, auch über die Imkerei. Das wird möglicherweise sehr interessant sein. Hast du da schon irgendwas bemerkt? Ja, ja, ich habe nächstes Jahr, also ich habe eine Anfrage bekommen von Magistrat Linz, von ja. einer Mitarbeiterin, die ehrenamtlich Deutschkurse gibt für Flüchtlinge. Ja. Und die hat mich gefragt, der würde gerne intern, so wie in der Heimat, ob er das mit mir machen könnte. Und? Und ich habe gleich ja gesagt, super. Jedenfalls wäre das ganz toll. Ja. Also ich denke mir, dass ich, also egal ob ich jetzt Erwin Gardening hernehme oder Bienen, wobei beim Erwin Gardening ist es oft so, dass es in vielen Kulturen das Gärtnern etwas sehr Niedriges ist. Ja, ja. Interessant. In ihrer eigenen Kultur werden die nicht sehr hoch angesehen, die Gärtner. Jetzt will ein gebildeter Mensch aus diesem Land, will der nicht gärtnern, weil der sieht darin, ich mache jetzt eine drittklassige Arbeit. Dann müsste man erklären, dass das was Erhebendes sein kann. Also das ist eine sehr schwierige Geschichte. Mhm. Auch die habe ich mitgekriegt, aber ich denke mal, bei den Bienen hat es ein bisschen eine andere Wertigkeit. Mhm. Und ich könnte es mir sehr gut vorstellen. Das ist ein schönes Projekt. Mhm. Und wie gesagt, nächstes Jahr starte ich mit einem. Ja. Bin gespannt, wie es wird. Ja. Okay, Katja, vielen Dank für diesen Einblick in deine, in eure Welt in Linz. Und es freut mich, dass es gut geht. Ja, danke schön. Yay, das waren die Bienengespräche, die 19. Ausgabe mit einem weiten Ausflug nach Neuseeland. Danke, Tom, für deinen wunderschönen Bericht und mit einem Ausflug auch nach Linz. Danke, Katja, für deinen Bericht aus Linz. Beide Erzählungen zeigen immer wieder, wie schön es ist, wenn Menschen erzählen über das, was sie tun. Und nächstes Mal wird das Erich Hödel tun. Er ist Wachsspezialist und Thema der 20. Bienengespräche Mitte Dezember wird sein das Bienenwachs, das Wachs. Ja, ich freue mich schon sehr darauf. Und ja, eine gute Zeit wünscht euch Lothar Bodingbauer. Bist du nicht eigentlich fertig? Jetzt bin ich fertig. Thank you.